Kapitel 11. Wie kann jemand in der Gabe der Prophetie verwendet werden? Die Bibel lehrt, dass wir uns nach den Gaben des Geistes ausstrecken sollen, besonders aber, dass wir weissagen, 1. Korinther 14, 1. Das ursprüngliche griechische Wort, das als Wunsch übersetzt wird in diesem Vers, ist ein sehr starkes Wort, es bedeutet, vor Eifer zu brennen, nachzujagen und zu trachten nach. Normalerweise, wenn ich in einer Gemeinde ein prophetisches Seminar gebe und Menschen lehre, wie sie in der Gabe der Prophetie fließen können, frage ich Folgendes: Wie viele von euch prophezeien regelmäßig? Zumeist gehen nur wenige Hände nach oben. Wenn ich die nächste Frage stelle, wer wünscht sich ernsthaft und brennt mit Eifer, regelmäßig prophezeien zu können, dann gehen dieselben wenigen Hände nach oben. Dies zeigt klar, was die Bibel in 1. Korinther 14 lehrt: Die Fähigkeit zu prophezeien hat nicht mit Gottes souveräner Wahl zu tun, sondern hängt mit unserem Wunsch zu prophezeien zusammen. Es ist nicht, wie manche Christen fest glauben, wenn Gott möchte, dass ich prophezeie, dann wird er mir die Gabe der Prophetie geben und dann warten sie darauf, dass Gott ihnen souverän prophetische Worte zufliegen lässt. Diese Menschen prophezeien normalerweise nie. Die erste und wichtigste Bedingung für Christen, die im Prophetischen gebraucht werden wollen, ist der ernsthafte, aufrichtige und brennende Wunsch, dass Gott sie in dieser kostbaren Gabe gebrauchen möge. Und das bedeutet nicht, dass wir diese Gabe jedes Mal einschalten können, wann wir es wollen, vielmehr, wenn wir ernsthaft zu Gott ausrufen, uns in dieser Gabe zu gebrauchen, wird er es regelmäßig tun, wann er es für angebracht hält. Wie bereiten wir uns vor, wenn wir zu unseren Kleingruppen gehen? Suchen wir Gott im Gebet, schreien wir zu ihm aus, uns im Prophetischen zu gebrauchen? Suchen wir sein Angesicht und geben unserem ernsthaften Wunsch und Eifer Ausdruck, dass wir die Gemeinde durch diese kostbare Gabe erbauen wollen? Das ist es, was ich tue, bevor ich zu irgendeinem Meeting gehe. Oft verbringe ich vor einem Treffen Stunden auf meinen Knien, betend und zu Gott ausrufend, dass er mich gebrauchen und die Gabe der Prophetie freisetzen möge, sodass die Gemeinde erbaut, gestärkt, zugerüstet und in ihre von Gott gegebene Bestimmung kommen kann. Der Zweck der Prophetie. 1. Korinther 14, 3 sagt, dass wer prophezeit, zur Erbauung, Ermutigung und Tröstung von Menschen spricht. Dies sind drei sehr wichtige Aspekte der Prophetie. Paulus sagt, dass der prophezeit, die Gemeinde erbaut. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter, wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. 1. Korinther 14, 4. Es ist sehr wichtig, dies zu verstehen. Prophetie ist nicht dazu da, dass die Person, die prophezeit, gut oder beeindruckend dasteht, oder dass Menschen sich auf die Person konzentrieren, die prophezeit. Es ist nicht so, dass wir dadurch anderen Christen sagen können, was sie mit ihrer Zukunft tun sollen, wohin sie ziehen sollen, wen sie heiraten sollen oder welche Arbeit sie nehmen sollen. Diese Dinge muss jeder Christ von Gott für sich selbst herausfinden. Prophetie ist dazu da, uns zu erbauen, wenn das geschieht, wird dadurch die ganze Gemeinde erbaut. Wie wir zuvor gesehen haben, heißt Prophezeien auszusprechen, was Gott jetzt sagt. Viele Christen glauben, dass Prophetie nur mit der Zukunft und mit Richtungsweisung zu tun hat. Das ist nicht biblisch. Es ist in der Tatsache sehr gefährlich und ungesund, wenn wir Menschen nachlaufen, um eine Prophetie zu bekommen, damit wir wissen, was wir mit unserem Leben und der Zukunft tun sollen. Wir haben Gottes Wort, das uns führt, und den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet und unserem Leben Richtung gibt. Prophetie kann bestätigen, was Gott zu uns sagt, aber wir sollten das nicht wie Aberglauben oder geistliche Wahrsagerei behandeln. Es ist die Verantwortung jedes Gläubigen, durch Gebet Richtungsweisung von Gott für sein Leben zu bekommen. Wie zuvor erwähnt, so ist neutestamentliche Prophetie zur Erbauung, Ermutigung und Tröstung. 1. Korinther 14, 3, was heißt das? Lasst uns einzeln auf diese drei Wörter schauen. Erbauung heißt, jemanden aufzubauen und sein Wachstum in Christus zu fördern. Das ist etwas, was jeder Christ sich wünschen sollte zu tun. Wenn wir in Liebe wandeln, sollte unser Wunsch immer darauf ausgerichtet sein, zu erbauen und das Wachstum anderer Christen zu fördern, einschließlich der Menschen in unserer Gemeinde und den Kleingruppen. Das Wort Ermutigung heißt, Stärkung und Trost zu bringen. Es kommt aus dem griechischen Wort Paraklegaesin, das vom Hauptwort Parakletos, abgeleitet wird. Jesus hat dieses Wort verwendet, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Johannes 14, 16. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Johannes 15, 26. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Johannes 16, 7. In all diesen Versen wird das griechische Hauptwort Parakletos verwendet, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Es beschreibt jemanden, der nahe kommt und hilft, tröstet und ermutigt. Durch Prophetie nähert sich der Heilige Geist den Menschen, um ihnen zu helfen und sie zu trösten. Das dritte Wort in 1. Korinther 14, 3 ist Trost, das bedeutet zu beruhigen, trösten, stärken und Hoffnung zu geben. Hier können wir deutlich sehen, dass der Zweck der Prophetie nicht Richtungsweisung ist, die Zukunft zu sagen, oder den Menschen zu sagen, was sie tun sollen. Es heißt einfach, dass wir von Gott die Ermutigung hören, welche die Person braucht, und sie aussprechen. Es mag etwas mit der Zukunft zu tun haben, muss es aber nicht. Ich glaube, dass diese Gabe in jeder Gemeinde regelmäßig ausgeübt werden sollte. Wenn jeder Gläubige in allen Kleingruppen sich Gott für diese Gabe zur Verfügung stellen würde, dann gäbe es dort einen ständigen Fluss an Ermutigung und Wachstum in Christus. Es mag sein, dass Gott durch Prophetie Menschen in ihrem Dienst oder Ruf ermutigen will, aber Prophetie sollte niemals nur dafür genommen werden, um Menschen zu sagen, was sie mit ihrem Leben tun oder welche Entscheidungen sie treffen sollten.